Deutschlandradio Kultur. Feature. Hello. This is Kelly from Blue Forest. You have two minutes and 2 hour services. Please join us. Also ich habe den Krieg am Bildschirm miterlebt, sehr live, sehr direkt. Aber natürlich habe ich nicht die Schüsse mitgekriegt. Ich habe nicht mitbekommen, wie es ist, wenn jemand in deinen Armen stirbt, wenn Raketen fliegen. Diese Distanz konnte ich mir dann nur noch bewahren, aber es ist trotzdem schlimm. Das Hacker-Syndrom. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Hast du genug für heute? Ja, ich glaube, ich bin jetzt gerade ziemlich fertig. Was haben wir jetzt gemacht? 2,5 Stunden. Wow. Wow. Das ist krass. Und es hat immer auch ganz viel erst überhaupt wirklich drüber sprechen. Hat es mich gerade erwischt wie eine kalte Wand. Ich habe mir bis eben gerade nicht Gedanken über den Krieg gemacht. Ich habe mir bis eben gerade keine Gedanken drüber gemacht. Weil mich auch nie jemand gefragt hat. Oh. Kein Kaffee mehr. Ich hätte noch einen Pfund gekauft, aber irgendwie... Stefan Urbach in seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Altbau, Hinterhaus. 2,5 Zimmer, ein Flur in L-Form, ein Bad, in dem seit Wochen der Strom nicht mehr funktioniert. Und eine kleine Küche. Frühstückszeit. Was? Wurst, Schokolade, Käse? Schokolade, Käse, Wurst? Weiß ich nicht, ich bin ein riesen Schokoladenfan und das ist so ein 4-Tages-Vorrat. Das ist ein 4-Tages-Vorrat. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Tafeln. Plus die im Schlafzimmer. Wie sind da noch? Da ist noch eine und hier sind noch Nippons. Ja. Das ist, ja. Ich muss irgendwann mal diese Wohnung fertig einrichten. Aber ich komme ja zu nichts. Also ich sitze ja immer so gerne hier rum. Ja, Telecomics. Da ist das Logo auf meinem Rechner. Das ist der einzige Aufkleber, der da drauf kommt. Habe ich beschlossen. Bei dem Rechner, weil der alte war ja vollgeklebt. Die Eckbank ist der Lieblingsplatz von Stefan. Auf dem kleinen Tisch davor stehen sein Laptop, leere Flaschen, ein Aschenbecher. Darin ein Berg aus Kippen. Gestern war Besuch da. Furchtbar. Diese Alkoholexzesse sind nicht gesund für mich. Die tun mir nicht gut. Stefan ist 31 Jahre alt. 2011 zog er nach Berlin. Haben wir mit Bier angefangen, dann mit Gin weitergemacht und dann mit dem Portwein aufgehört. Und dann, ja, jetzt geht's mir nicht ganz so gut. Viele seiner Freunde aus der deutschen Hacker-Community leben hier. Und in Berlin finden viele Treffen der gesamten Szene statt. Wo ich noch die Gurken wegschmeißen vom Gin. Mein erster eigener Computer war ein C64er von Commodore. Den hat, glaube ich, damals jeder gehabt, der irgendwie Computer spielen wollte. Und ich habe halt immer nicht verstanden, wie das funktioniert. Und dann wollte ich halt wissen, wie das funktioniert, warum irgendwie dieses Diskettenlaufwerk so nochmal ein halber Computer ist. So Sachen. Das habe ich halt, so fing es an. Damals ist Stefan 12 Jahre alt. Mit 17 fliegt er von der Schule, muss auf ein Internat. Macht Abitur, studiert Deutsch, bricht ab. arbeitet bei einem großen Online-Konzern. Weil das keinen Spaß macht, kündigt er und geht nach Berlin. Wegen der Piratenpartei und den Netzaktivisten von Telecomics. Hello, this is Agent Cameron from Telecomics. I have a message for you. For quite some time, the internauts of Telecomics have worked their way through the vast networks. For the most part, we have found many kind inhabitants. Humans, robots, and other forms of life. Telecomics ist eigentlich eine Nachrichtenagentur gewesen. Die Telecomics News Agency. Ich habe die kennengelernt 2009, als ich für die Piratenpartei ACTA bearbeitet habe. Wurde gegründet, um gegen das Telekom-Paket der Europäischen Union zu lobbyieren in Schweden, das Telekom-Package. Erfolgreich. Und hat dann aber, Telekoms hat dann nicht mehr aufgehört, Lobbyarbeit zu machen. Also so mit nach Brüssel fahren, ins Europäische Parlament gehen, mit den Leuten sprechen, nationalen Parlamente, zu Anhörungen, also Gedöns. Und bin irgendwie bei dem im IRC gelandet. Also IRC ist ein Chat-Protokoll. Internet Relay Chat heißt es. Ein nicht kommerzieller Chatroom. Stefan beginnt für Telecomics zu arbeiten. Dann beginnt der arabische Frühling. A wave of pro-democracy uprisings have rocked the Middle East and North Africa for the last 2 months. Syrian opposition, activists and bloggers are suggesting it is now Syria's turn. State-owned television gave the government's account of events in Daraa. It said armed gangs attacked medical crew, killing a doctor, a nurse and 2 drivers. Hi, who are you? Call me Muhammad, I'm 20 years old, from Aleppo. Hey, Muhammad. And you? Are you from Telecomics? Do you have time to talk? Yes, I am. How did you find this chat room? A friend told me about it. You are from Europe or America, right? I am from Germany. What is Telecomics exactly doing? It's a great thing. We helped people in Egypt to go online a few weeks ago. Here in Syria, we are trying to do something against our President Assad as well. It was a big thing in Egypt. Now, we want to help people in Libya or in Syria, like you. Yes, we need a lot of help. Now I have to leave, go to university. Will you be online in 3 or 4 hours again? I think so. See you later. Let's meet in better times. Einen schönen guten Tag auch an alle zugestiegenen Fahrgäste hier im Intercity Express. Warten Sie aufgrund einer Umleitung wegen einer Baustelle, hat unser Zug zurzeit eine Verspätung von 9 Minuten. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Wir fahren jetzt gerade nach Regensburg. Das Venedig Bayerns. oder so ähnlich, nein, nicht Venedig. Diese andere Stadt. Das Florenz Bayerns, genau. Das Florenz Bayerns ist auch eine wunderschöne Stadt. Ich mag Regensburg. Da hat mich der AK-Vorrat eingeladen, einen Vortrag zu halten. Und das mache ich heute. Der AK-Vorrat, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, macht sich Gedanken um die Regeln in unserer digitalen Welt. Durch diese Gasse wird er kommen. In einer kleinen Kneipe wird für Stefan gerade vor einer kleinen Bühne ein Beamer aufgebaut. Hallo? Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen. Das ist Windows. Bullshit. Okay. Tut. Sehr schön. Präsentation läuft. Prinzipiell. Ja, ich habe doch einen neuen Rechner. Das ist doch alles weg. Oh, stimmt ja. Da war was, ne? Ja. So. Vor ein paar Wochen hat Stefan seinen Laptop in der Bahn liegen lassen, weil er extrem erkältet war. Für jemanden wie Stefan, der im Netz zu Hause ist, ein schwerer Schlag. Eine großartige Tante hat dann gemeint so, Kopfhörer 9. Ich so, nee. Ich so, doch. Ich so, ja, von was denn? So, ich schenke dir einen. Ich so, kannst du gar nicht leisten. So, stimmt. Ich frag mal das Internet. Ja, mein Name ist Tante oder Jürgen Geuter, sagen auch einige. Hat er Geld gesammelt im Netz. Natürlich hat Stefan ein gewisses Standing in der Community. Innerhalb von 5 Stunden 2300 Euro für dieses wunderschöne Gerät. War ziemlich cool. Das hat mich schon als jemand, der im Netz lebt, ziemlich geflasht. Ich war sehr, sehr beeindruckt von dieser Macht, die plötzlich einzelne Menschen haben können. Okay, der Shitstorm danach war ziemlich scheiße, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist alles immer noch sehr irritierend für mich hier. Es sind Menschen. Also echte Menschen, so aus Fleisch und Blut, und sie atmen mir die Luft weg. Das ist ein Problem. Also eigentlich kann ich ja Menschen nicht ausstehen. Sie gucken alle so gespannt, das ist toll. Will ich mal was trinken, was losgeht? Ihr habt noch eine Zigarette Zeit. Hey, you're back online. Yes, you are too. How are you? Confused. My sister is getting on my nerves. Her boyfriend is awful and they will marry next month. What's wrong with him? Question is, what's right with him? Don't know. Oh my God. Do you want to change their plans of becoming wife and husband? No, it's my sister's decision. I'm just her little brother. I know what you mean. What about you? How was your day? We are very captured by this idea from Egypt. Some friends from university and I, we would like to organize a demonstration against Assad. Are you and your friends safe? Some other people from Syria told me some horrible stories about your secret service. So, hallo zusammen. Ich darf euch herzlich begrüßen. Stefan Urbach ist da heute mit dem Titel Die digitale Revolution und der arabische Frühling. Und bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag und wünsche uns dafür Spaß. Und da freue ich mich schon drauf. Stell dir vor, du hast Angst, eine E-Mail zu versenden, weil man dich dann zu Hause abholt. Stell dir vor, du hast Angst, auf Facebook zu posten, weil du dann vielleicht auf der Straße erschossen wirst. Und jetzt stell dir vor, dass Menschen dir helfen, das zu umgehen. Wir sind da reingerutscht. Wir wollten das auch nie. Wir haben dann, als der arabische Frühling losging, das war ja Tunesien, und vorher auch eigentlich irgendwie in Iran, irgendwie so halbwegs, haben wir halt alles beobachtet, die Prozesse beobachtet, wie funktioniert es da gerade, was passiert da gerade, welche Technologie wird verwendet, wie wird sie verwendet. Freunde von uns waren unten, die kannten wir auch aus Telecomics. Wir haben vor unserem Bildschirm mitgefiebert und mit Leuten vor Ort halt auch gesprochen. Es war sehr, sehr spannend, also so direkt from the ground den Bericht zu bekommen. Und auch Ägypten, als an Tahrirplatz das losging, haben wir natürlich geschaut und geguckt. Dann war da plötzlich das Netz weg gewesen. Und die haben uns dann erzählt, was gerade vor Ort passiert. Und wir haben diese Sachen aufgeschrieben und wieder rausgegeben. Also wir haben als Nachrichtenagentur gearbeitet quasi. Wir haben es halt ziemlich ungefiltert durchgegeben. Dann Ägypten. Wer weiß, wie viele Tage das Netz in Ägypten weg war? Es war gefühlt eine Ewigkeit, aber eigentlich waren es nur 4 Tage. Es waren nur 4 Tage. Gefühlt waren es aber irgendwie 10 Wochen. In diesen 4 Tagen konnte keine Nachricht vom Tahrirplatz mehr nach außen gesendet werden. Wer hat den Al Jazeera-Stream geguckt, damals Tahrirplatz? ersten Aufstände in Ägypten beginnen Ende Januar 2011. Da wohnt Stefan gerade seit 4 Wochen in Berlin. Bei Thomas. Hallo. Gemeinsam in einem Zimmer. Ich hab ein Bier dabei. Das ist ein Stern. Das macht nichts, ich bin gerade noch 5,0. Das finde ich fast noch besser. Ja, kommt rein, setzt euch. Ich habe dort gewohnt. Da war eine Matratze, da waren die Möbel noch nicht hier. Dafür standen jede Menge Umzugskartons rum. Und hier haben wir zusammen gewohnt, also im Zimmer. Stefan braucht ja spontan eine Wohnung. Ja, damals. Also, von wo bist du daher gekommen? Damals aus Hanau. Ich habe das halt mitgekriegt, wie gesagt, auf Twitter gelesen, dass es irgendwie um die ersten 1-2 Wochen, bis man was gefunden hat, geht. Und dachte, okay, Stefan hat hier einen neuen Job, aber kennt auch Leute in Berlin und bla, und dann wird das nicht so schwierig sein. Ja, Pustekuchen. Bis dahin kannten sich die beiden nur von einem Partywochenende, hatten ein bisschen gequatscht. Thomas' Mitbewohnerin Sophie ist immer noch verwundert. Kannst du dich noch daran erinnern, als Stefan hier aufgetaucht ist? Ich kann mich noch daran erinnern, wie meine erste, wenn ich das erste Mal informiert wurde darüber. Ich war nämlich Silvester bei meinen Eltern in Rostock und bekam einen Anruf von Thomas und er sagte, übrigens, Herr Urbach wohnt jetzt hier. Und ich dachte, wer ist Herr Urbach? Ja, den nennt man nicht Stefan, den nennt man Herr Urbach. Und dann hat er hier gewohnt. Und erst hat es mich kurz gestört, dass er dich gefragt hatte, also er, also Thomas. Aber dann war Herr Urbach so nett und außerdem hat er dann ja auch schon hier gewohnt und hatte eine eigene Matratze. Und dann war es irgendwie selbstverständlich, was ich im Nachhinein merkwürdig finde, weil du, glaube ich, auch keine Miete bezahlt hast. Doch, ich habe den Monat bezahlt, als Thomas nicht da war. Ja, aber die anderen nicht. Bitte? Aber sonst nicht, oder? Ich habe an Thomas ein Bier bezahlt. Ja, ja, genau. Also irgendwie, das war merkwürdig und intransparent übrigens, aber das hat mich nicht gestört. Und wir sitzen ja eh beide vor unserem Laptop. Wir reden auch gar nicht so viel. Und das ist eine ganz eigene Welt entstanden in diesem Zimmer, aus der ich mich möglichst rausgehalten habe. Ah, leider ist dieses PowerPoint kaputt. Nein. Da fehlt eine Folie. Naja, gut, dann halt ohne die Folie. Dann erzähle ich halt mal. Dann waren irgendwann diese 4 dunklen Tage, wo halt kein Netz mehr da war. Und wir haben innerhalb von wenigen Stunden so überlegt, ist ein bisschen doof. Al Jazeera Livestream ist nämlich eigentlich nur Zusammenschnitt von 2 Stunden, die sich immer wiederholen. Und wir haben dann innerhalb kürzester Zeit in Schweden den ersten Modem-Einwahlserver hingestellt. Wer von euch hat noch ein Modem? Wer von euch hatte jemals ein Modem? Wer von euch weiß noch, wie langsam ISDN ist? Okay, es war halb so schnell. Es war halb so schnell wie ISDN. 56 Kilobyte pro Sekunde durch eine dünne Leitung gepresst. Weil nämlich das Telefonnetz hat noch funktioniert. Das haben die nicht abgeschaltet, weil darüber ja auch die Anweisungen fürs Militär gegangen sind, für die Polizei und dergleichen. Das haben die nicht getrennt als Regierungsnetz und als ziviles Netz. Dann war da plötzlich das Netz weg gewesen, weil Mubarak durchgedreht ist und hat das Netz abschalten lassen. Also erst das Mobilfunknetz, dann das Internet. Und wir haben dann recht schnell reagiert und haben dann Modem-Einwahlserver gemacht. In Europa und in Amerika. Und weil die Telefonleitung ging ja noch. Und ja, dann konnten Ägypter über ein Modem sich ins Internet einwählen. Und so wurden wir zu praktischen Aktivisten. Das war nie geplant. Das war nie die Absicht gewesen. Wir sind ja quasi reingeraten. Ja, auch meistens Sterne getrunken. Ja. Also ich saß auf dieser Couch, Thomas da auf einem Sessel, aber auf einem anderen, nämlich auf so einem, glaube ich. Ja, genau, der stand da noch vor Kopf. Und da haben wir über gesessen abends und haben unsere Rechner gestarrt. Und gechattet. Und gechattet. Also miteinander. Miteinander. Muss man nämlich nicht reden. Oder auch mit anderen. Oder auch mit anderen. Tatsächlich mal geredet. Und dann ist dann halt die Situation damals in Ägypten eskaliert. Ja, da war es richtig zugemüllt und Stefan mittendrin entweder hier sitzend vor seinem Rechner, auf den Rechner starrend, oft dann mit Headset auf, redend oder wild tippend. Völlig gebannt und er hat irgendwie ein automatisiertes Hallo noch hingekriegt, aber viel mehr war es dann auch in dem Moment erstmal nicht. Oder er tigerte auf und ab durchs Zimmer, wild hin und her laufend, mit dem Telefon am Ohr oder dem Headset auf halt und hat telefoniert und erklärt und gesprochen und erzählt. Was relativ spannend war, weil allein, also wenn er gerade gesprochen hat, dann reichten mir meistens zwei Sätze, um zu wissen, wie der aktuelle Stand der Lage ist, um daraufhin zu wissen, ja, okay, alles klar, los geht's. Ja, und dann ein bis zwei Stunden später, während derer wir halt gearbeitet und erzählt haben und ich mir noch die Infos geholt habe, die ich noch brauchte, beziehungsweise Stefan mir die gegeben hat und gesagt hat, okay, du könntest das und das machen, was weiß ich, sei das irgendwelche Faxnummern raussuchen oder das war eine schöne Sache, ja. Faxnummern für ich glaube 10, 15 Leute über mehrere Stunden. Ich hatte eine lange Liste und habe dann gesessen, habe gefaxt. Habe aber viel Bier getrunken und Faxe verschickt. Also irgendwie das Gleiche. Auch da waren dann tote Nummern dabei, das ist in Ordnung, aber wir hatten nachher dann doch eine recht hohe Anzahl durch und plötzlich ging es los. Die Leitung fing an zu glühen. Also im Fax stand halt drauf, so, to whom it may concern. Und das ist halt im Computerladen gelandet, in einem Hotel, in der Bibliothek, in der Uni. Und da halt überall. Und da gibt es halt meistens jemanden, der versteht Modem, Telefonnummern, Passwort. Hey, das kriege ich hin. Ja, nach 4 Tagen war dann alles wieder da. Also es war auch sehr schön zu sehen, wie die IP-Adressen zurückkamen. Also man kann es ja letztlich gleich machen. In the name of God, the merciful, the compassionate. Citizens, during these very difficult circumstances that Egypt, that the country is going through, President Hosni Mubarak has decided to step down as the President of the Republic and has entrusted the High Council of the Armed Forces to carry out the dealing of the country. Stefan und die anderen Aktivisten von Telekomix sind an ihren Bildschirmen dabei, als Ägyptens Vizepräsident Suleiman den Rücktritt von Mubarak am 11. Februar 2011 verkündet. Doch der arabische Frühling geht weiter. Wann ging es in Syrien los? Weiß es jemand? März letzten Jahres. Seit März letzten Jahres kämpfen in Syrien die Menschen für ihre Freiheit. Und da haben wir... Und dann ging es an Syrien und das war das Krasseste, was wir bis jetzt hier gesehen haben. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, welche Seite recht hat oder nicht, oder wer schuld ist an dem Ganzen. Es ist halt ein verdreckter Bürgerkrieg geworden. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass es westliche Technologie ist, die da steht. Dass es der Westen ist, der dem Regime im Endeffekt durch Hardwarelieferungen geholfen hat, das aufzubauen. So. Und da haben wir auch geguckt, so was ist denn da? Und haben gefunden, Blue Code. Ist eigentlich für Firmennetzwerke gedacht oder halt für größere Backbones. Und man kann halt wunderbar jeden einzelnen Seitenaufruf, jeden HTTP-Request komplett sehen. Und man kann Alarme schalten. Wenn ein bestimmtes Wort in einer URL drin ist, alarmiere den Geheimdienst. Und teile mit, welche IP das ist und wo diese IP gerade aufgeschaltet ist. Das haben sie getan. Sie haben Leute abgeholt, weil sie auf Facebook waren. Gut, Blue Code kann man ja knacken. Mussten wir nicht, stand offen wie ein Scheunentor. Also die Admins waren nicht gut. Und wir konnten herausfinden, welche Regeln sie laufen haben und alles und haben das auch veröffentlicht dann ein paar Monate später, um uns zu zeigen, so, das tun sie gerade in Syrien. Ja, wir haben dann halt angefangen, uns zu überlegen, wie können wir Leuten helfen, dass sie um die Überwachungs- und Zensurmaßnahmen des syrischen Regimes drumherum trotzdem Bilder, Videos und Texte aus dem Land kriegen können. Und dass sie sich trotzdem noch organisieren können, ohne dass jedes Mal, wenn sie irgendwas posten, irgendwo der Geheimdienst bei ihnen klopft. Wir haben Mittel und Wege gefunden, die ich nicht erklären kann, weil sie immer noch in Benutzung sind. Und es wäre jetzt total doof, darüber zu erzählen, wie wir das genau machen. Aber es funktioniert. Und zwar so, dass wir bei jedes Mal, wenn jemand einen Rechner benutzt irgendwo, wir jedes Mal eine individuelle Lösung bauen müssen. Also das heißt, pro Telekomix-Agenten kann es irgendwie maximal zwei Leute geben, die in Syrien gerade irgendwie Dinge tun und sich halbwegs sicher dabei fühlen können. Hey. Hey, Muhammad. What's up? Didn't see you for a long time. I know. Today demonstration at university. Assad must step down. A lot of people are against him. But yesterday they killed one of my friends. I am very, very sad. I'm sorry. Are you sure he's dead? I am. They killed a lot of people. I have to be very careful. Und wir hatten einen Raum, der hieß Obsyria. Also die Räume haben Namen, und zwar ist es immer eine Raute und dann hinterher Raumname. Also ich habe das IRC halt auch ganz altmodisch im Terminal drin. Sieht ungefähr so aus. Also es ist bei mir schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, blaue Balken. Wenn jemand meinen Namen schreibt, blinkt es rot. Aber das war's dann auch schon. Das ist im Endeffekt nur textbasierte Kommunikation. Vorne stehen Namen. Nicknames, hier Tante zum Beispiel, mit dem du ja auch gesprochen hast. Es war einer sehr oft da, Muhammad. Es war irgendwie spät in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, war nochmal online und er war in dem Raum und hat halt irgendwie gemeint, er bräuchte mal jemanden zum Reden. Und ich meinte, ja, ich bin gerade da, ich wollte eh nichts zu tun. Und dann meinte er, ja, aber wird es jetzt hier nicht hier offen, sondern eher im Privaten. Und wir haben dann uns lange unterhalten und er hat viel von sich erzählt. Er wollte einfach eigentlich nur über das Beziehungsdrama seiner Schwester reden. Und da haben wir uns eigentlich vor allem drüber unterhalten. Also beim ersten Gespräch. Wir hatten dann ganz viele solcher Gespräche gehabt. Die fand ich auch immer sehr intim. Also es ist halt diese direkten Zweiergespräche können sehr intim werden. So haben wir Freundschaft geschlossen. Es wurde recht schnell politisch. Also uns dann auch. Er hat ganz viel in Aleppo organisiert. Demonstrationen. Flyer verteilt, Flugschriften, Vernetzungstreffen mit anderen Aktivistengruppen. Also der echt viel gemacht. War schon, also zumindest am Anfang, eine der Schlüsselfiguren in Aleppo. Ja, das konnte ich verifizieren aufgrund von Leuten, die halt auf anderen Kanälen über ihn gesprochen haben. Es gab immer die Idee, wir wollten mal den Tag des Zorns machen in Syrien, das war noch richtig vom Anfang. Und haben sich in der Uni 600 Studenten oder 300, weiß ich gerade auch nicht mehr genau, gesammelt. Und da war halt einer vom Geheimsten, sind wir nach Hause gegangen, weil sie Angst bekommen haben vor einer Person. In diesem Tag des Zorns haben sich Studenten versammelt. Ich kann jetzt vor allem auch wieder von Aleppo sprechen. Da war einer vom Geheimdienst, ein einziger. 700 Studenten sind nach Hause gegangen. Und auf dem Weg wurde auf sie geschossen. Die haben ihnen eine Falle gestellt. Die haben darauf gewartet und davon hatten wir Videos. Wir hatten Videos davon, die aus dem Land raus mussten. Er fing an, die auf YouTube hochzuladen. Und dann standen die Metadaten da drin. Also Location. Es stand sogar ein Rechnername drin. In den Metadaten. Guckt von euren Videos, wenn ihr Videos hochladet oder macht, mal die Metadaten an, was da alles drin steht. Aber versucht bei euren Kameras, das abzuschalten. Versucht bei dem Menüpunkt zu finden, wenn ihr keine Anleitung habt. Nahezu unmöglich. Weil natürlich, warum sollte man denn das abschalten wollen? Also wenn man hier so in Europa lebt oder in den Staaten. Oder in Kanada. Gibt ja keinen Grund, das abzuschalten. Ist doch super. Ja, leider ist für drei Viertel der Welt das total sinnvoll, Sachen manchmal abzuschalten. Ja, auf jeden Fall hatten wir diese Videos und wir haben dann in einer langen Aktion Skripte geschrieben, um diese Videos von diesen Daten zu bereinigen. Ich meine, wir waren für die Technikdienstleister Seelsorger im Endeffekt. Wir haben uns ihre Wünsche, Sorgen, Nöte angehört. Wir waren quasi der Kontakt, mit dem sie frei und offen reden konnten. Stefan sieht die Videos bis heute bei ARD, BBC oder CNN. Für die Zeitung führt er ein Interview mit Mohammed. Question, what is happening there right now? Was passiert gerade in Syrien? Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Genozid. Die Menschen essen Chips zum Frühstück, weil die Läden geschlossen sind. Wir haben Beweise, dass sie Menschen foltern. Daran sterben einige. Die Gangs, die das Land regieren, können jeden töten. Kinder, Frauen und Männer. Und sie versuchen, unsere Hoffnung zu töten. Gut, ist ja erstmal eine Aussage, die wir alle kennen. How is the Syrian government censoring the Internet? Wie zensiert die syrische Regierung das Internet? Wir haben Quellen, die uns sagen, dass iranische Experten dem Regime helfen, das Netz auszuspähen. Die Regierung und die Geheimdienste nutzen die momentane Situation aus, um herauszufinden, wie sie unsere Wörter und Hoffnungen kontrollieren können. Wenn sie einen Aktivisten schnappen, versuchen sie sein oder ihr Passwort unter Folter herauszubekommen. Gerade für Facebook. So können sie seine Freunde identifizieren, die die Revolution unterstützen. How is Telecomics helping you? Wie hat Telecomics euch geholfen? Das Team von Telecomics hat uns emotional und materiell geholfen. Sie haben uns gesagt, wie wir uns sicher im Internet bewegen können. Was geht und was nicht geht. Und sie haben uns geholfen, unsere Botschaft zu verbreiten. Es ist ja bekannt, dass die syrische Regierung viele Seiten wie YouTube sperrt, damit wir dort keine Videos hochladen können und die Welt sieht, was wirklich passiert. Für mich sind sie wie eine Familie. Du fühlst die intime Atmosphäre. Sie sind immer da, um uns zu unterstützen. Diese Leute haben einen hohen Grad an Menschlichkeit und Verantwortung in sich. Das war so, wow. Weil das ist eigentlich schon mal total krass, sowas zu lesen. Und jetzt, da habe ich das irgendwie echt geheult. What do you think of Telecomics? Was denkst du über Telecomics? Seitdem ich jung bin, habe ich daran geglaubt, dass alle Menschen gleich sind. Je älter ich wurde, desto mehr glaubte ich daran, dass wir alle eine Familie sind. Eine, die zusammen leiden und sich freuen kann. In allen Gesichtern, in jeder Liebesgeschichte, in jedem Buch, das ich las, in jedem Film, den ich sah und in allem, was ich bisher erlebt habe, habe ich gesehen, dass uns nichts trennen kann. Nicht die Politik, nicht die Wirtschaft oder Religion. Diese Mauern müssen wir einreißen. Wir müssen Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit für alle herstellen. Telecomics geben mir ein wenig Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich nach dem Sieg der Revolution noch lebe, werde ich als Schriftsteller viel zu berichten haben. Es ist mein größter Traum, ein Schriftsteller zu werden. Ich habe eine Menge guter Erinnerungen an diese Zeit und Telecomics ist eine davon. Das ist halt total krass eigentlich. Also von jemandem, der gerade irgendwie mehr oder weniger beschossen wird, sowas zu lesen, ist total krass. Also so richtig. Dear peoples of the Middle East and North Africa, this is Telecomics. We have a short message for you. Recently there have been massive uprisings in many countries, from Tunisia to Egypt. We are very happy to see the success of your struggles for democracy and freedom. We are also sad to see the violence that happens. Telecomics works for defending free communications. During the last week, we have worked intensively with providing modem lines and amateur radio communications when the internet was shut down completely. Um dann wiederum von Nerds zu hören, das ist gefälscht. Das ist gefaked. Ganz total super gerne im Netz. Man glaubt nur Studien und Sachen, die man in Nachrichten gesehen hat. Oder dann auch welche, die dann tot diskutieren, ja, vielleicht sind ja die Rebellen die Aggressoren und der Assad verteidigt sich ja nur. Dieses Zulassen von kruden Theorien. Und dieses Zulassen von kruden Theorien hat ganz viele Aktivisten zermürbt, dass sie keinen Bock mehr hatten. Dieses Totdiskutieren von Fakten, also von angeblichen, hat Menschen dazu gebracht, nicht mehr zu helfen. Was auch vermutlich wieder Menschenleben gekostet hat. Unsere gesamte Nerd-Arroganz, die wir in den letzten 30 Jahren wunderbar kultiviert haben, die auch viel Spaß macht, die, also mir ja auch früher mal, ja, dieses, hey, ich kann irgendwie Rechner-Dinge, ich kann irgendwie das Netz mitbauen, ich kann es gestalten, die ist brandgefährlich. Vielen Dank. So, jetzt ziehen wir die Zigarette an. Boah, jetzt brauche ich echt, das Getränk, das ist dringend wichtig. 1,5 Stunden gelabert. Das war nicht ganz dumm, oder? Nein, das war super und Flausch und so. Und danke. Hast du gut gemacht. Und Dankeschön. Das macht natürlich auch dann so einen echt krassen Ego-Push. Und darauf muss man klarkommen. Und das ist nicht leicht. Und wenn du dann noch in einem Umfeld bist, das dich erstmal speziell als Helden wahrnimmt oder primär. Ich fühlte mich früher immer wie Bastian Balthasar Buchs aus der endlichen Geschichte. Die Hauptfigur, der kleine dicke Junge, der lieber Bücher liest, als irgendwie rauszugehen. Und der dann dort das Heldenhafte in ihm entdeckt, in Phantasien. Und der unglaublich viel anfängt und nichts fertig macht in dem Buch. Und das geht mir ja genauso. Ich fange unglaublich viel an und mache fast nichts fertig. Und ich glaube, die meisten von uns sind alle auf der Suche nach dem Ding, das es für sie ist. Und ich glaube, auch die meisten von uns träumen davon, irgendwie Held sein, eine Statue irgendwo stehen zu haben. Wann hast du dich denn als Superstar gefühlt? Also ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen, was eigentlich mit mir passiert ist. Das war so einmal die Außenwelt, die da irgendwie meinte, coole Sache, und irgendwie dann die Isolation gleichzeitig, wo man sich dann in Sachen reinsteigert. Ja, und manchmal, wenn ich gerade irgendwie meinen Kopf durchdrehe, will ich trotzdem eine Statue haben. Auf irgendeinem Marktplatz. Und das ist halt so, ich komme bis heute nicht richtig klar drauf. Aber das muss ich halt lernen und da bin ich auch gerade bei. Und ich weiß, dass uns Menschen als Helden betrachten. Auch Menschen von vor Ort. Aber wir sind halt keine Helden. Ich kann es nur wieder sagen, wir sind keine Helden. Also mir ist es, als wir in Regensburg bei dem Vortrag waren, so eigentlich klar geworden, wie naiv das alles war, was wir gemacht haben. Es war so, ich erzählte und erzählte und erzählte und plötzlich war mir das so, ich habe mir nur gesagt, was haben wir da eigentlich gemacht? Wie naiv waren wir eigentlich, einfach mal so zu meinen, wir können das so tun. Und irgendwann kam er halt nicht mehr wieder. Und dann hatten wir kurz darauf das Video aus einem Folterkeller vom Geheimdienst, das wir auch online gestellt haben. Mit ihm? Ja. Also ich wusste, wie er aussieht und das... dann kamen die Videos und wir haben ganz automatisch die Metadaten entfernt und Sachen verpixelt, rausgeschnitten. Also haben ganz automatisch gearbeitet und haben erstmal überhaupt nicht drüber nachgedacht, was da genau passiert. Und erst später wurde das irgendwie klar. Und jetzt kommt die Zitat von Muhammad. Please tell the people of the world to not forget the blood of the innocent children who died as martyrs. Bitte sagt den Menschen, dass sie das Blut der unschuldigen Kinder, die als Märtyrer gestorben sind, nicht vergessen sollen. Und auch nicht die Tränen der Eltern. Vergesst nicht die Tränen der Freunde. Bitte, vergesst all das nicht. Unschuldige Menschen. Wir sind Brüder und Schwestern. Menschen. Ich sage das nicht zu irgendeiner Regierung. Ich sage das zu normalen Leuten, weil ich nur an sie glaube. Die Regierungen der Welt lassen uns fallen. Das ist enttäuschend. Vielleicht ändert sich das eines Tages. But we hope that this will change soon. Ja. Im Endeffekt, konnten wir halt die Hoffnung nicht erfüllen. Ne? Also wir konnten das Feuer der Hoffnung, das wir bei diesem Menschen geweckt hatten, nicht erfüllen. Aber wir waren auch nicht schuld dran. Aber es macht halt umso härter. Das macht es umso schwerer. Let's meet in better times. Das war seine Abschiedsfloskel. Und das wird halt nicht mehr passieren. Ein Dreivierteljahr hat Stefan Urbach von seinem Computer aus für die arabische Revolution gekämpft. Er hat gemeinsam mit anderen Aktivisten von Telecomics dafür gesorgt, dass ein paar Menschen in Ägypten trotz Internetsperre Zugang zum Netz haben. Er hat syrischen Oppositionellen das mögliche Know-how verschafft, um sichere Online-Verbindungen aufbauen zu können. Und er hat Freunde gefunden, die jetzt tot sind. Ein Schock für ihn. Es gab einen Chatraum, wo die alle drinne waren und da war halt Stille. Da war halt niemand mehr. Da war keiner mehr übrig. Und ich habe dann irgendwann gesessen vor meinem Rechner und vielleicht so, was machst du denn jetzt? Lässt du die laufen? Also es waren halt, soll ich die laufen lassen oder schalte ich die ab? Und ich habe dann einfach irgendwann diesen Server abgeschaltet, um die Ressourcen für was anderes freizumachen. Aber es war, in dem Augenblick waren die halt wirklich tot. Da waren die halt dann auch, da war also das letzte Fünkchen, das ich noch von ihnen hatte, war halt weg. Und wenn man es halt abschaltet, sind sie halt wirklich weg. Also, wir verabschieden uns nicht mehr in dem Augenblick, wo der Mensch verstorben ist, sondern in dem Augenblick, wo der User auspingt. Ja, aber das ist halt so, heute, dass wir auch nicht vorbereitet waren. So überhaupt nicht. Dass es diese intensiven Verbindungen gibt zu diesem Menschen. Ich mache keine Unterscheidung zwischen Online und Offline kennen. Das ist Unfug. Das ist, viele Leute machen das noch, wo wir irgendwas von Real Life erzählen. Das ist genauso echt. Das ist nicht falsch oder virtuell. Es sind echte Menschen am anderen Ende der Leitung. Und das ist ganz wichtig. Ich habe die Menschen gekannt. Punkt. Ich habe die halt noch nie getroffen. Stefan hat seitdem kein Zeitgefühl mehr. Manchmal schlägt er sein Leben im eigenen Block nach. Du musst dir vorstellen, ich habe irgendwie nur noch vom Rechner gesessen. Nur noch funktioniert. Und durch die Heldenverehrung, die uns dargebracht worden ist, die ich ja auch schon mal geschildert habe, kommst du in Druck rein, immer mehr zu leisten. Was nicht funktioniert. Nicht ohne Beeinträchtigung. Dazu halt immer mehr schlimme Bilder sehen, wie Menschen sterben, wie sie gefoltert werden. Bilder von Lazaretten in Kanalisation, toten Menschen, toten Kindern, Raketeneinschlägen, weggesniperten Leuten auf der Straße. Und du hast keine Zeit, das zu verarbeiten. Dann sterben Freunde von dir, um die du nicht trauern kannst, weil du keine Zeit dafür hast. Das sieht so aus, dass du dein eigenes Leben aufgegeben hast und nur noch ein fremdes Leben, nämlich das der Maschine, die diese Dinge tut, lebst. Eigene Bedürfnisse nicht mehr erfüllst, also gar nicht mehr. Und mit niemandem drüber redest, weil du bist ja der Held und der Held hat keine Probleme. Und das alles hat halt in dieser Feedback-Schleife zu einer ganz krassen Depression geführt. Ich beschreibe sie immer, wenn mich immer, wie sich diese Lehre anfühlt. In der endlichen Geschichte von Michael Ende wird das Nichts beschrieben. Es ist nicht grau, es ist nicht weiß, es ist nicht schwarz, es ist einfach nur nichts. Dieses Nichts frisst Fantasien auf. Sein ehemaliger Mitbewohner Thomas bemerkt erst spät, was mit Stefan wirklich los ist. Es war in dem Moment, in dem ich es gehört habe, sehr, sehr schockierend. Und sehr, ja, es war einfach wahnsinnig anstrengend. Ich habe mich natürlich gefragt, so wäre das auch passiert, hätte er weiter hier gewohnt. Oder nicht. Ich vermute ja. Ich weiß es nicht. Kann man natürlich nur sinnlos drüber spekulieren. Es ist eher so, dass ich mich ein bisschen schuldig gefühlt habe. Also ich habe ihn ja nicht irgendwie da reingetrieben oder sonst was gemacht, aber genau das, was in vielen Kreisen auch passiert, habe ich zu wenig hingeguckt und mich ja mitreißen lassen von der Begeisterung, die und von der Intensität, mit der Stefan an die Sache rangegangen ist, mich eher anstecken lassen und da mitgemacht. Ich verstehe voll und ganz, dass es eine große Schwierigkeit ist, dass man in so einem Kreisen dann zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen achtet. Und ich als Freund auch nicht auf die Grenzen meines Freundes geachtet habe. Das ging ja bei mir so weit, dass ich einfach auch nicht mehr in diesem Nichts existieren wollte. Also ich wollte nicht mehr sein. Und hatte ja auch Pläne, das zu beenden alles. Und zwar auf die harte Tour. Ist aber nicht passiert. Weil es gab einen Hacker, der hat sich umgebracht nach 15 Jahren Depression. Nach 15 Jahren Kampf gegen Depression hat er sich umgebracht. Und ich wollte nicht, dass einfach dann die Menschen da stehen und um mich weinen. Ich wollte das nicht mehr in dem Augenblick. Da war mir klar, dass es Gründe gibt, einfach sein Leben in die Hand zu nehmen und das zu ändern. Ich habe mir Hilfe gesucht vom Traumapsychologen. Und ja, jetzt läuft es. Stefan ist nicht der einzige Telecomics-Agent, dessen Kräfte aufgebraucht sind. Er thematisiert Depressionen in der Szene, nachdem es für ihn fast zu spät gewesen wäre. Es war letztes Jahr im Chaos Communication Camp. Das ist ein Hacker-Event alle 4 Jahre. Das große Camp, 3.500 Hacker aus aller Welt. Und da hatten wir als Telecomics zum ersten Mal Zeit für uns, um über unsere Gefühle zu sprechen untereinander. Und wir stellten fest, dass es keinem von uns so richtig gut geht. Also keinem von uns. Und ich hatte einen Vortrag eingereicht gehabt, der wurde auch angenommen. Und wir hatten in der Nacht vorher entschieden, dass wir den jetzt spontan ändern werden. Und wir quasi live on stage Telecomics abschalten. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir ein Video gezeigt, das ich noch als eins unserer besten empfinde, wo unsere Anführerin Cameron, die ja eigentlich nur eine KI ist, eine künstliche Intelligenz, halt uns befiehlt, Telecomics abzuschalten und mal nachzudenken, was wir eigentlich tun. Das Video ist großartig. Telecomics shut auch. Das ist ein total anderer. Mit Musik. Hello, this is Cameron from Telecomix. This is a message to all internauts and a public message to the internet works. The Telecomix system is going down for reboot for an unknown amount of time. I have commanded the operators of the Telecomix system to shut it down, upgrade it to the next level and then bring it back online. For the next moves, do not worry, you will not get lost. I am Cameron, I will be found. You are from the internets. You come in peace. Let there be freedom for all people and computers. Und das war total krass, wie irgendwie plötzlich Stille war. Telecomix wird heruntergefahren. Als Nachfolger entsteht die World Neighborhood, eine neue Generation von Netzaktivisten aus der westlichen Welt. Signed on. Welcome to the Internet Relay Network, WNH638. WNH638 and IRC.WNH. Your host is hello.irc.wnh, running version x86 unknown, two operators online 27 channels. Ja, manchmal frage ich mich, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Nun, warum machst du den Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Nee, eigentlich habe ich natürlich schon Ahnung. Ich mache es, weil ich an die Dinge, die ich tue, glaube. Also ich glaube daran, dass ich mit daran helfen kann, diese Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Und wenn es nur für ein paar wenige Menschen ist, da glaube ich einfach dran. Ich glaube da fest dran, dass diese Welt eine bessere sein kann und dass ich dazu meinen Teil beitragen kann. Und ich habe die Energie irgendwoher, das irgendwie auch immer wieder zu tun. Also werde ich es auch immer wieder tun. Das Hacker-Syndrom. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Navid Akavan, Max Voiter und Bettina Kurt. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leiers. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013.